Netzsperren gegen die Anbieter von Raubkopien im Internet. Das fordern einige US-Politiker derzeit in zwei Gesetzesvorschlägen. Sollten diese angenommen werden, befürchtet Wikipedia verheerende Folgen. Internationale Websites innerhalb der USA könnten dann legal zensiert werden. Deshalb ist die englischsprachige Ausgabe des Online-Lexikons heute den ganzen Tag offline. Die deutsche Seite bleibt hingegen verfügbar. Wikipedia ist mit seinem Protest gegen die Gesetzesvorschläge übrigens nicht allein. Auch Twitter und viele andere Internetseiten lehnen die geplanten Gesetze vehement ab.